Kapitel 4 Christian Anders ist ein reicher Mann. Von seinem Vater, einem Industriellen aus der Chemiebranche, hat er ein großes Vermögen geerbt. Vor 2 Jahren hat sich Christian Anders im Alter von 60 Jahren zur Ruhe gesetzt. Er lebt zurückgezogen mit 3 Katzen in einer alten Villa in der Nähe des Bergparks Wilhelmshöhe. Er lässt niemanden in sein Haus, außer seiner Haushälterin. Das Haus ist von einer hohen Mauer umgeben. Er hat kaum Kontakt zu seinen Nachbarn. Sie sehen ihn manchmal morgens, wenn er beim Bäcker frische Brötchen kauft. Er fällt durch seine Größe und seinen roten Bart auf. Seine Kleidung verrät nicht, dass er ein reicher Mann ist. Im Gegenteil. Der Pensionär widmet sich seiner großen Leidenschaft. Er sammelt Manuskripte und Erstausgaben von Märchen des 17., 18. und 19. Jahrhunderts. Er hat dafür gesorgt, dass das Brüder Grimm-Museum das Handexemplar des deutschen Wörterbuchs der Brüder Grimm kaufen konnte. Wie er zu diesem Schatz kam und was das einmalige Dokument kostete, darüber gibt es nur Spekulationen. Vor einigen Tagen hatte er Golo Viehmann zum Essen ins Bolero eingeladen, ein Restaurant, das nur wenige Schritte vom Museum entfernt ist. Golo war über diese Einladung sehr erstaunt. Der Abend verlief angenehm. Golo erzählte über sich und seine Träume, Christian Anders hörte aufmerksam zu und versprach ihm, bei der Suche nach einem besser bezahlten Job zu helfen. Nach 2 Flaschen Wein war Christian Anders über alle Einzelheiten der bevorstehenden Ausstellung bestens informiert. Golo war glücklich, einen einflussreichen Mann kennengelernt zu haben. Er fragte sich aber auch, was Christian Anders von ihm erwartete.